lang ist das jetzt schon her, als wir uns das erste Mal sahen? Und es dauerte gar nicht lang, bis wir uns in den Armen lagen. Von Gott und aller Welt haben wir uns erzählt, denn du kamst wie bestellt. Und ich frag mich immer noch, was ist wohl aus dir geworden? Hab so oft an dich gedacht, schieb es jedes Mal auf morgen. Hey du, wollen wir uns sehen, zusammen was trinken gehen? Wir haben doch immer gesagt, egal wenn es schwerer wird und man den Mut verliert, du und ich haben uns geschworen, unsere Liebe geht nicht verloren. Oh, wir stehen zusammen. Egal wie es weitergeht, was uns gegenübersteht, du und ich haben uns geschworen, unsere Liebe geht nicht verloren. Oh, wir stehen zusammen. Ich nehme meinen Mut zusammen und schreib dir eine Nachricht. Und ich hoffe, wenn du sie liest, bist du so aufgeregt wie ich. Schreibst du oder nicht? Denkst du noch an mich? Wir haben noch immer gesagt, egal wenn es schwerer wird und man den Mut verliert, du und ich haben uns geschworen, unsere Liebe geht nicht verloren. Oh, wir stehen zusammen. Egal wie es weitergeht, was uns gegenübersteht, du und ich haben uns geschworen, unsere Liebe geht nicht verloren. Oh, wir stehen zusammen. Egal wenn es schwerer wird und man den Mut verliert, du und ich haben uns geschworen, unsere Liebe geht nicht verloren. Wir stehen zusammen. Egal wie es weitergeht, was uns gegenübersteht, du und ich haben uns geschworen, unsere Liebe geht nicht verloren. Oh, wir stehen zusammen.